Hallo und herzlich willkommen zum 117. Colincast. Heute gibt es wieder einen Themenpodcast und zwar rund um Band 94, der kürzlich in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz erschienen ist. Mit dabei ist heute auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, und dann starten wir direkt durch mit dem brandneuen Manga. Der ist ja im Dezember 2017 in Japan rausgekommen und jetzt seit September 2018, genauer gesagt der 6. September 2018 hier in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz erhältlich, der aktuellste Manga-Band. Und da schauen wir uns direkt mal das Cover an. Da sehen wir natürlich, wie so oft vorne drauf, Conan und im Hintergrund eine weitere Person, einen Kendo-Schwertkämpfer, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, im Vergleich zum japanischen Bild sehen wir hier nur ein Kämpfer. Im japanischen Original sind dort mehrere zu sehen. Es sieht auch ein bisschen lebhafter aus, ein bisschen mehr blauer Himmel, Wolken im Hintergrund. Hier ist es ja doch recht schlicht gehalten im deutschen Original. Passt zu Conans Outfit, muss ich sagen. Ich finde, dass der Himmel hinter dem Kendo-Kämpfer in der deutschen Version besser zu so einem Duell passt. Weil der so grau ist und ja, so benebelt. Ja, genau, wie so ein atmosphärischer aus dem Film, quasi so ein Duell. Aber nur halt der Kontrahent ist halt nicht im Bild. Aber das hätte vermutlich auch besser für den letzten Band gepasst, wie so allgemein dieses Cover ich sehr komisch finde, weil der Fall, der hier referenziert wird, ist ja nur mit einem Kapitel, dem letzten, in diesem Band vertreten. Ach, stimmt. Und dafür das Cover zu geben, weiß ich nicht. Aber ist ja im japanischen Original genauso, also von daher hat Ema da nichts falsch gemacht, da hat dann eher Shogakukan. Nö, das meinte ich auch allgemein, ja. Ja, okay, ja gut. Ja, vielleicht, weil die Leute halt den letzten Fall eben noch im Kopf haben und der wird ja auch hier noch weitergeführt, auch wenn es nur ein Kapitel ist und vielleicht damit sie den finden, ah so, das ist der Manga-Band, wo dieser eine Fall dann weitergeführt wird. Kam ja so lange kein Band mehr raus. Aber ja, an sich, ich muss sagen, ich finde das deutsche Cover diesmal mehr anders, als ich das bei anderen Covers fand, weil sich das Foto halt hier mal deutlicher unterscheidet, weil ja auf dem japanischen eben eine ganze Gruppe zu sehen ist, die irgendwo draußen bei gutem Wetter, wo Lasse jetzt eben den Himmel angesprochen hat, zusammen auf der Wiese kämpft. Das hat irgendwie meiner Meinung nach sowas von so einem großen Treffen oder irgendeinem Turnier. Und in dem Band oder in dem letzten Fall ging es ja auch um eben ein Turnier. Und hier sieht man mehr so den einsamen Kendo-Kämpfer für sich allein. Hat eine ganz andere Stimmung, aber passt halt eben trotzdem auch zum Manga oder zum Fall eben, zu dem Spirit eines Kendo-Kämpfers. Mhm. Ja, ich meine, sieht ja schon anders aus, aber so ganz abwegig ist es ja nicht. Also recht nah auch am japanischen Original. Man sieht immerhin einen Kendo-Kämpfer. Das sollte die Hauptsache sein. Genau, und der Conan ist genau der gleiche. Ja, das muss ja auch so sein. Dafür ist die Farbe allerdings anders. Wir haben hier wieder einen Grünton gewählt bekommen. Ich glaube, der sieht so ähnlich aus wie bei Band 78, falls jemand vergleichen möchte. Aber auch nicht identisch. Also ich glaube, weiß nicht, ob wir die Farbe jemals hatten. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Im japanischen Original ist es ja blau diesmal. Ja, das Egmont-Manga-Logo ist auch wieder drauf. Da hatte ich ja auch, lieben Gruß an Kevin gehen raus, hatte ich ja gesehen, dass es da schon einige Variationen gab von dem neuen Egmont-Logo. Einmal in schwarz, dann gibt es auch noch in weiß, größer und kleiner und hast du nicht gesehen. Also, was da auf ältere Bände mittlerweile draufgedruckt wird, ist wirklich erschreckend. Hier ist es fortlaufend, also in der ersten Auflage. Genau, dann haben wir auf der Rückseite eine kurze Inhaltsangabe zu den Fällen, die dort geschehen. Wir haben jemanden im Schlüsselloch, den wir schon kennen, ja, aus dem letzten Band natürlich. Und vorher ist er, habe ich, auch schon mal aufgetreten, nicht wahr, Lasse? Ja, richtig, doch in den 30er-Bänden. Ah, okay. Genau, nämlich Soshi Okita, der auch in diesem Band wieder auftreten wird, sonst wäre es ja auch nicht so sinnvoll, ihn im Schlüsselloch zu packen, wobei einige Mal auch schon jemand im Schlüsselloch war, der nicht im Band aufgetreten ist. Ja, und hinten noch der Hinweis zur ersten Auflage mit Farbseiten im 1000. Kapitel, dass man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ich hoffe, die machen das dann auch zur zweiten Auflage weg, das sähe ja sonst ziemlich albern aus. Genau, also wenn ihr den Band noch nicht habt, jetzt zugreifen, es sind Farbseiten enthalten, nur in der allerersten Auflage. Vor allem sähe das deshalb total albern aus, weil dann gar keine Farbseiten ja drin sind in den Bändern der zweiten Auflage. Ja, genau. Ich finde, man hätte das aber trotzdem nicht so ein bisschen Schlüsselloch reinragen haben lassen müssen. Man könnte das ja auch ein bisschen schräg nach oben links verschieben, dann wird es weder an den Text stoßen, noch das Schlüsselloch. Es ragt jetzt nicht über Okita selbst drüber, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen rein. Oftmals wird es ja auch so als Sticker Aufkleber gemacht, den man abziehen kann. Das wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen. Ich finde es halt, ja, kann man machen, aber ja gut, stört jetzt auch nicht unbedingt weiter. Ich glaube, die haben optisch schon ein bisschen drüber nachgedacht und wenn ich das jetzt ein bisschen wegschieben würde vom Schlüsselloch, würde es auch irgendwie komisch aussehen, finde ich. Na, aber ich finde tatsächlich bei dem Text oben, so wie die Absätze da gesetzt sind, würde dieses sternförmige Ding da eigentlich ganz gut so reinecken. Mit und Studienfahrt und Emotionen in diese Lücken da so ein bisschen. Ja, das stimmt. Nach oben meinst du mehr, anstatt ins Schlüsselloch rein. Ja. Okay. Ja. Wie man es macht, man macht es falsch, sage ich mal. Ja. Eine Sache, die man vielleicht auch noch für Fans bemerken kann, falls man sich fragt, warum Con so blöd guckt auf dem Cover mit der Kendo-Uniform, da kann man sich hinten Okita ansehen, der die Kendo-Uniform richtig trägt. Denn wie auch im Fall mit Fallbezug erläutert, die Kendo-Ausrüstung bei Con sitzt natürlich falsch rum. Deswegen guckt er so blöd. Und bei Okita kann man dann im Gegenzug sehen, wie sie richtig sitzen sollte. Genau, ja. Ansonsten auf der Buchseite, hatte ich ganz vergessen, ist auch wieder ein Conan drauf. Der wurde diesmal mal wieder nicht vergessen. Umgefallen ist er. Genau, soweit dazu. Dann würde ich sagen, schlagen wir einfach mal den Manga-Band auf. Und hier entdecken wir schon die allererste Neuerung. Denn uns springt direkt das, was bisher geschah, der Inhalt und auch schon das erste Kapitel entgegen. Während das bei früheren Bänden ja, ich sag mal, dezent anders war. Da hatten wir unter anderem ein alternatives Cover. Wir hatten Aoyamas Kommentar. Wir hatten das Impressum. Und dann erst das, was bisher geschah. Das ist diesmal alles durcheinander. Ich denke mal, daran sind die Farbseiten schuld, die rein sollten. Wobei ich auch nicht ganz weiß, warum die schuld sein sollten, aber vor allem, ja, wie auch schon bei uns im Forum ein User richtig angemerkt hat, wenn man sich hinten die Werbung anguckt, sehen wir da ganz viele Seiten, die nur mit dem Egmont-Logo bedruckt sind und den Social-Media-Accounts und sonst keine Funktion haben, also wo nicht mal richtig Werbung drauf ist. Und zwar mehrmals. Ja, weiß ich nicht. Also zuletzt, das hat EMA ja schon mal gemacht, irgendwie, ich glaube, Band 35 oder so, da war die Inhaltsangabe auch irgendwie auf den Buchdeckel gedruckt, so wie das hier ist. Aber das alternative Cover, glaube ich, enthalten. Verstehe ich auch nicht. Ich meine, der Manga ist ja an sich vollkommen hochwertig, vor allem mit den Farbseiten noch als Bonus eigentlich ein, ja, das Nonplusultra in der Detective Conan Manga-Reihe, aber dann verschandelt man den Manga so, indem man die Buchseiten bedruckt. Das macht man doch nicht als normaler Verlag, druckt man doch nicht auf die Buchdeckel was drauf und auf die Rückseite auch nicht. Das sieht einfach nicht schön aus. Ja, genau. Also vorne auf dem Buchdeckel oder wie auch immer man ihn nennt, auf der Cover-Rückseite sozusagen, haben wir das, was bisher geschah, und Aoyamas Kommentar ist diesmal wieder ganz hinten gelandet, wie es schon früher häufiger der Fall war in den, keine Ahnung, 20er, 30er, 40er Bänden, aber auch schon eine ganze Ewigkeit nicht mehr. Ja, alles durcheinander und man hätte tatsächlich den Platz gehabt, das normal vorne reinzudrucken, die ganze Detective Conan Werbung hinten für die Special Bände, die hätte man nicht haben müssen, finde ich, aber ja gut, ja. Wobei man dazu auch sagen muss, mal wieder, dass EMA uns ja sowieso nicht die alternativen Cover aus Japan bringt, sondern ja aktuell für 91, 92, 93 und vermutlich auch für 94 mal wieder das aus Band 94, 84 abgedruckt hätte, das alternative Cover mit den Shinichi und Con, die Tee trinken. Von daher, gut, in der Hinsicht eh kein Verlust, aber es ist natürlich trotzdem unschön, den Buchdeckel wieder zu bedrucken. Ich wollte sagen, das alternative Cover sehen wir dann auch noch in Band 95 garantiert wieder, wo es dann das letzte Mal benutzt wird. Ja, na gut. Apropos Buchdeckel, etwas, was mir auch schon bei der Wiki-Arbeit für leichte Diskussionen im Team gesorgt hatte, ist, dass hier in der Inhaltsangabe bei Fall 8 die scharlachrote Decke in Klammern Kapitel 1000 Ausrufezeichen steht. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so unfassbar nötig war. Klar, es war, ich fand es auch schon immer doof, dass Conan das so macht, dass die Fälle per Band 1 bis 11 durchnummeriert werden und nicht fortlaufend, wie Ja. es eigentlich fast jede andere Serie macht. Aber, also, ich finde, also zum Glück ist es nicht im Kapitel selbst mit drin. Von daher kann man das auch verzeihen, aber ich fand das irgendwie ein bisschen doof. Ist jetzt auch, also wie gesagt, bei diesen Äußerlichkeiten, worüber wir hier immer reden, das sind natürlich alles keine Weltuntergänge. Doch. Ja, ich Aber ein bisschen unschön ist es schon. Ja, auf der Rückseite steht auch drauf, erste Auflage mit Farbseiten im tausendsten Kapitel. So, dann kann sich doch jeder Klar. Detektivfan erschließen, wenn er Farbseiten findet, was das tausendste Kapitel ist. Also, Ja, eigentlich ja, ganz na gut. einfach. Also wer es weiß, weiß ja sowieso, welches das tausendste Kapitel ist, wer wirklich Fan ist und wer den Manga einfach so gerne liest, kann sich das dann anhand der Farbseiten erdenken. Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal nochmal schnell Aoyamas Kommentar an, der diesmal ja ganz hinten ist. Da sagt er einiges zu seiner Recherchearbeit, auch zu dem Fall rund um das tausendste Kapitel. Ja, bin gerade ein bisschen verwirrt, weil alles durcheinander ist. Impressum ist wie gesagt auch nicht vorne, sondern hinten diesmal angesiedelt. Kann ich auch noch kurz ein paar Worte drüber verlieren, bevor es am Ende untergeht. Alles so wie gehabt. Steffen Hauto, Claudia V. Philhauer, meine ich. Olli ist diesmal auch gar nicht mit dabei. Liebe Grüße an ihn. Und lieben Grüß an euch Zuhörer von ihm. Er sagt, ihr sollt euch auf keinen Fall die erste Ausgabe entgehen lassen. Selbstverständlich solltet ihr das nicht. Hätte ich auch so sagen können. Danke, Olli. Lieben Gruß an dich. Und hinten im Impressum ist außerdem noch das Coverfoto vermerkt. Das erste Mal meine ich, dass da ein Copyright drin steht zum Coverfoto. Das wurde nämlich geschossen von Geronimo slash Fotolia. Sagt jetzt auch nicht sonderlich viel, wo das Coverfoto herstammt. Ich kenne Geronimo nicht, Fotolia auch nicht. Normalerweise gibt man doch da eine URL an oder sonstiges und eine Lizenz oder sonstiges. Naja, na gut. Und Koordination macht wieder Manuela Rudolf. Übersetzung von Josef Scharnel. Genau. Ja, gut. Dann starten wir auch direkt durch mit dem Inhalt. Wir haben wieder 11 Kapitel im Band enthalten. Das sind 4 Fälle. Der erste Fall ist nur noch die Auflösung, oder das erste Kapitel ist nur noch die Auflösung des Falls, der im schon vorherigen Band 93 gestartet ist. Und dazu wird uns jetzt Lasse noch mal kurz was erzählen. Genau. Im Fall des ermordeten Kendo-Schiedsrichters vom Kendo-Turnier mit Heiji, mit Kasua, Momiji-Oka läuft ja auch noch rum und Sushi-Okita, kommt es zu einem Abschluss. Die drei Detektive, in Anführungszeichen drei, präsentieren ihre Schlussfolgerungen, denn die Schlussfolgerungen von Sushi-Okita sind ausgemachter Blödsinn, aber sehr unterhaltsam. Conan und Heiji lösen dann den Fall komplett auf, wobei Heiji dieses Mal die Nase ein kleines bisschen vorne hat, dank seinem Kansai-Akzent-Sprachvorteil, wodurch der Fall erfolgreich aufgeklärt werden kann. Als dann die Detektive jedoch von einem wütenden Täter angegriffen werden, wollen die beiden Kendo-Kämpfer schon zum Schwert greifen, doch dann kommt Ran angesprungen und erledigt den Täter mit einem Tritt und zerrt Heiji und Okita zu den Kämpfen, weil wir erinnern uns ja am letzten Band, wenn Heiji zum Halbfinale kommt, sein Gegner hat Beinkrämpfe und kann deswegen nicht kommen und Okita wird gegen Unimaru kämpfen im Halbfinale und dann verlieren, weil Unimaru noch viel stärker ist und der Unimaru will das Finale aufgeben, weswegen Heiji dann automatisch gewinnt und Kasua dann seine Liebe gestehen kann. Das will Ran jedenfalls. Doch dazu kommt es nicht, denn die Schlussfolgerungen haben zu lange gedauert. Die Halbfinalkämpfe wurden schon als automatische Niederlage für Heiji und auch für Okita gewertet. Und zum großen Liebesgeständnis kommt es dann am Ende nicht. Momiji Oka und ihr Butler ziehen auch erstmal von dann, weil sie hatten diesen Fall sowieso nichts zu tun und jetzt am Ende bekommen sie auch nichts mehr zu tun. Der Tod ist für uns alle noch zu gut, sagt Conan am Ende, als Zitat von eben der Figur, mit der Okita argumentiert hat. Und damit beenden wir den Fall. Ich bin ja nie so ein großer Freund davon, wenn nur noch das Auflösungskapitel in einem neuen Band mit drin ist. Wenn das erste Kapitel am Ende eines Bandes steht und dann die restlichen Kapitel alle in einem anderen Band, okay, aber dass wir jetzt die drei Setup- und Ermittlungskapitel in einem Band haben und den auflösen jetzt hier in dem, finde ich immer nie so schön. Nichtsdestotrotz, das Kapitel an sich ist natürlich trotzdem finde ich sehr gelungen. Der Fall war spannend und ich finde es schön, wie alle Verdächtigen quasi dann in den Fall verwickelt sind. Nicht so, dass es ein Täter ist und zwei sind komplett unbeteiligt. Nee, hier sind sie wirklich alle irgendwie in die Sache verstrickt, nur nicht halt in den Mord. Und am Ende natürlich die Run-Action war toll. Ich habe gejubelt, als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe, wo Run angeflogen kommt und den Täter ausnockt. Ja. Da war super. Ja. Ein bisschen unschön, dass es allein in diesem Band steht, aber natürlich trotzdem ein super Abschluss für diesen Fall. Ja, ich fand das letzte Kapitel auch sehr gelungen. Also das erste Kapitel, das letzte Kapitel zu dem Fall. Ich muss hier mal sagen, normalerweise schreibt Ema ja in das, was bisher geschah, dass wir diesmal auf dem Coverdeckel haben, Deckelrückseite, wie auch immer. Schreiben sie ja allgemeine Sätze rein, so à la Shinichi ist ein gefeierter Oberschuldetektiv, wird dann geschrumpft, bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Hier machen sie es das erste Mal so in diesem Band, was ich lobend erwähnen möchte, dass sie tatsächlich die Geschehnisse aus dem Fall, der jetzt hier aufgelöst wird, nochmal rückblickend zusammenfassen. Nämlich das, was in den letzten zwei Kapiteln passiert ist, sodass man einen guten Einstieg hat, wenn man das gelesen hat und nicht nach 93 Bänden aufgehört hat, diese Zusammenfassung überhaupt mal augenzwinkernd anzuschauen. Ich habe mal einen guten Einstieg und deswegen bin ich auch sehr gut wieder reingekommen in den Fall, konnte dann gut weitermachen mit dem Auflösungskapitel. Finde ich natürlich an sich auch unschön, wenn man nur das letzte Kapitel drin hat. Ich mag es dann lieber, wenn man noch Kapitel 2 und 3 mit drin hat. Hier nur Kapitel 3, aber der Einstieg hat gut funktioniert. Auch die Kazuha Heiji Run Action Auflösung fand ich sehr genial. Also ich bin hier bei 3 bis 4. Ich gebe einfach mal 4 Kendo-Schwertkämpfern. Apropos 4, es ist auch das vierte Kapitel, nicht das dritte. Das vierte, okay. Ja, also ich muss sagen, ich fand halt den Fall an sich inhaltlich gut und ich fand es total super, wie er geendet hat. Also mir hat das Ende auch total gefallen. Fand es ein bisschen schade für die beiden, dass die natürlich zu spät zu ihren Kämpfen gekommen sind. Das war aber absehbar. Und natürlich Rans Action-Move am Ende, da muss ich sagen, habe ich eher so ein bisschen gelacht, aber es war ja auch mal wieder typisch. Und natürlich ist das schade, wenn nur noch die Auflösung in diesem Band drin ist, aber ich muss sagen, ich bin das einfach gewöhnt, weil das ja so oft auf dieser Welt passiert, dass du auch bei Filmen die letzten 5 Minuten immer nach der Werbung hast. Und ja, dementsprechend ist mir es eigentlich egal, ob jetzt von einem Kapitel der letzte Teil nur abgedruckt ist oder der zweite und dritte Teil, weil ich mag es halt überhaupt nicht, wenn die Sachen geteilt sind. Aber das zwingt oder motiviert natürlich auch dazu, den nächsten Band zu holen und es immer weiter zu lesen. Also ist es schon fast Taktik, wenn nicht sowieso jeder Band auf 11 Kapitel aufgeteilt wäre. Ja, was gebe ich denn dem Fall an sich? Ich würde 4 Kendo-Samurai-Ausrüstung von 5 vergeben. Eine Kleinigkeit noch, wie auch bei uns im Forum angesprochen, die Turnhalle, die im Band 93 noch Tokio-Turnhalle hieß, heißt jetzt plötzlich Kyoto-Turnhalle in diesem Kapitel. Ups. Ups, trifft's gut. Ja, und wir machen weiter mit dem nächsten Fall. Das sind diesmal tatsächlich 3 Kapitel, nicht 4. Wo wir ran hinterherlaufen. Was passiert denn da, Bianca? Ja, genau. Also erstmal hört man oder man sieht, wir sind ja im Manga, wie Ran telefoniert. Sie ist total fröhlich, scheint irgendwas zu planen. Conan findet das natürlich super verdächtig und auch Kogoro findet es diesmal total verdächtig. Mal abgesehen davon hat er gerade riesigen Hunger. Und anstelle davon, dass Ran ihm jetzt was zu essen hinstellt, sagt sie ihm ja, isst doch den restlichen Eintopf, der noch in der Küche ist, und sie verschwindet. Das mit dem Verschwinden lässt Conan und Kogoro beide nicht kalt. Kogoro hat nämlich den Verdacht, dass sie sich eventuell mit diesem Shinichi treffen will, den er ja total schrecklich findet. Der soll ja seine Tochter gar nicht anmachen. Und Conan versucht sich dann immer in Gedanken zu verteidigen, hey, ich bin das doch gar nicht. Sie trifft sich gar nicht mit mir, das kann ja auch nicht sein. Zumindest fassen sie beide dann den Entschluss, sie werden Ran jetzt mal verfolgen gehen. Und sie verfolgen sie dann zunächst mal in eine Buchhandlung, wo sie sich einen Reiseführer für Kyoto kauft, was auch schon super verdächtig ist. Woraufhin Kokoro wieder denkt, boah, die trifft sich bestimmt in Kyoto mit diesem Shinichi und Conan muss sich wieder in Gedanken verteidigen. Aber Ran geht danach erstmal ins Café Reisflower, was wir auch bisher noch nie gesehen hatten. Und dort trifft sie sich mit jemandem. Conan und Kokoro wollen auch in das Café, versuchen sich aber unauffällig zu verhalten. Die beiden setzen sich an die Theke, während sich Ran an den Tisch setzt. Und sie tun einfach so, als wären sie nicht da. Jedenfalls sind die Besucher oder Freunde, mit denen Ran sich trifft, einfach nur Masumi und Sonoko, die ebenfalls einen Kyoto-Reiseführer gekauft haben, weil sie das ja viel toller finden, als im Internet nachzuschauen, was sie sich so ansehen könnten. Und Conan und Kokoro sind beruhigt, ach, es sind doch nur die beiden und wollen schon gerade wieder nach Hause gehen, als Ran dann erwähnt, dass sie ja unbedingt Soshi Okita treffen will oder dass sie den da treffen könnte, weshalb Conan Kokoro am Rücken, nicht am Ärmel, sondern am Sakko am Rücken zieht und sagt, ja, lass uns doch einfach hier essen, wenn wir schon mal hier sind. Er will ja unbedingt weiter zuhören. Und man sieht an seinem Blick, dass er Soshi Okita anscheinend nicht leiden kann. Also ziemlich eifersüchtig sieht er aus und ist ziemlich empört darüber, dass Ran den doch in Kyoto treffen könnte. Und vor Empörung lässt er aus Versehen seinen Eiskaffee fallen. Wobei ich mich gefragt habe, warum Conan Eiskaffee trinkt, weil Eiskaffee in Japan ist wirklich schwarzer Kaffee mit Eiswürfeln. Und der ist ein Kind. Auf jeden Fall kommt sofort eine Kellnerin ihm zur Hilfe, hebt das Ganze auf und Conan kann sich glücklich schätzen, denn er wurde nicht bemerkt. Ja, dann kommen die Sandwiches an mit Pommes, so wie das auf dem Bild aussieht, die Mädels essen. Und sie reden natürlich darüber, ja, die Sandwiches, gut, die sind jetzt okay, aber Amuro macht viel bessere. Und daraufhin kommt der Kellner und interessiert sich einfach dafür, wo denn das Café ist, wo sie bessere Sandwiches machen. Und gerade als Sonoko ihm die Adresse verraten will, ruft ein anderer Gast drüber, oh, verrat ihm das bloß nicht. Der Typ schreibt einen Blog und reißt Restaurants damit total auseinander. Der hat zum Beispiel seinen eigenen Laden auch schon ziemlich runtergemacht. Der ganze Blog hat diesen lustigen Namen Professor Papsat, oder so nennt sich der Typ eben auch selber. Daraufhin kommt eine zweite Kellnerin, nämlich die, die vorher Conan geholfen hatte, die Scherben aufzuheben. Und die hat natürlich auch ihr gewisses Problem mit ihm, weil er scheint ihr so ein bisschen zu drohen. Was heißt zu drohen? Also sie ein bisschen damit zu erpressen, ja komm, werd doch meine Freundin und dann hast du auch nie wieder Geldsorgen, weil deine Familie hat doch Schulden angehäuft. Aber sie findet das total blöd und versucht, den abzulehnen. Daraufhin gibt es noch eine dritte Kellnerin, Tamao Hasunuma, die die beiden so ein bisschen anmeckert, dass sie doch eher arbeiten sollen. Und sie hat ebenfalls so ein bisschen Probleme mit dem aufdringlichen Kellner, weil die mal eine Weile mit dem zusammen war, kann aber auch keiner verstehen, warum sie es mit dem ausgehalten hat. Also das heißt, wir laufen auf einen Fall zu, in dem es wieder drei Verdächtige gibt, die ein gewisses Motiv haben und am Ende ist natürlich wieder der größte Idiot das Todesopfer. Während Ran und Sonoko und Sera sich gerade darüber unterhalten, in welches Museum sie denn gehen wollen, bemerkt Sonoko auf einmal, oh mein Gott, da hinten ist ja Conan, während sie gerade über die Bildrollen der Hungergeister reden und dann sagt sie zu Ran, ach, du lebst doch auch mit dem Hungergeist zusammen und ich musste ziemlich lachen, als sie in dem Moment aufsteht und sagt, ah, da ist er ja. Und das Geschrei von Sonoko wird aber ja fast dadurch unterbrochen, dass kurz darauf schon ein Schrei aus dem Privatbereich der Kellner kam, denn die junge Kellnerin hat natürlich den ungeliebten Kellner tot aufgefunden. Wie man sieht auf der letzten Seite, in relativ groß, scheint er erschlagen worden zu sein mit einer großen Blumenvase und lehnt jetzt an einer Kommode. Daraufhin endet das zweite Kapitel, Fall 2, und es beginnt das dritte, in dem eigentlich nur nach Indizien gesucht wird oder nach Beweisen. Wir haben halt eben die Vase da liegen, die, wie später festgestellt wird, unheimlich schwer ist. Also die muss schon an die 30, 40 Kilo wiegen. Es wurde das Schloss zum Spind des Opfers aufgebrochen und der Spind wurde durchwühlt. So ganz kommt man nicht drauf, ob es jetzt ein Raubüberfall gewesen ist. Man versucht jetzt herauszufinden, was denn passiert sein könnte, wie denn der Täter überhaupt diese schwere Vase bewegt hat, weil ob es ein Mann oder eine Frau ist, also die Person muss ganz schön kräftig sein, was die beiden Frauen erstmal ausschließt. Und Conan scheint irgendwie total anders zu sein, wie Sonoko dabei auffällt. Also er sagt kein Nanu und ach, was ist das denn? Er gibt überhaupt niemandem Tipps. Woraufhin Masumi ihn so ein bisschen teasen will, na, bist du noch nicht drauf gekommen, weil ich habe schon herausgefunden, wie es gemacht worden ist, ich habe nur noch keine Ahnung, wer der Täter ist. Und Conan dreht sich dann zu ihr um und sagt ganz kalt, ach so, ja, den Fall, das habe ich schon herausgefunden. Ich weiß, wer der Täter ist und wie er es gemacht hat, aber ich weiß eben nicht, wie, was Ran mit dieser Reise meinte, die sie machen will, weil nachdem Ran Conan eben im Restaurant entdeckt hatte, hat er ziemlich direkt gesagt, warum er sie verfolgt hat und gefragt, was es mit dieser Reise auf sich hat. Und sie sagt einfach, das ist keine ganz so besondere Reise und die wirst du auch noch später mal machen. Und Conan ärgert das einfach richtig, dass er da nicht drauf kommt. Der Mord scheint ihm vollkommen egal zu sein, was so fast auch wieder nicht zu ihm passt. Ja, dann kommt man auch schon zum nächsten Kapitel in diesem Manga Fall 4, wo dann Masumi letztendlich auflöst, wie der Täter es gemacht haben könnte und Conan verrät dann noch dazu, wer der Täter ist und wie er das herausgefunden hat. An sich ein ziemlich, ja, unspannender Fall meiner Meinung nach, weil der Fall so standardmäßig ist. Der Hauptfall an sich. Wir haben wieder die drei Verdächtigen und einen Täter. Und weil der Täter sich total kacke benimmt, haben alle drei ein Motiv, ihn umzubringen. Und die Auflösung ist auch ganz simpel. Also Conan hat schon mit zwei Blicken herausgefunden, wer es war und wie es passiert ist. Deshalb fand ich den Fall jetzt, ja, nicht so gut, aber ich fand das drumherum ganz nett. Ich fand es unheimlich witzig, wie Kokoro und Conan mal wieder jemanden beschatten. In dem Fall beschatten sie halt zusammen Ran. Wenn die zusammen auch mal so einer Meinung sind oder beide so ein bisschen sauer, finde ich das total lustig. Wobei Kokoro ja immer Shinichi verdächtigt und Conan versucht sich immer rauszureden, kann das aber nicht. Der muss immer seine Gedanken sprechen lassen. Und ich fand es auch ganz witzig, wie Sonoko dann Conan findet. Also es sind ein paar lustige Momente dabei. Und Conan benimmt sich natürlich auch mal anders, während er die ganze Zeit versucht, darüber nachzudenken, was ist denn das für eine Reise? Eigentlich ist das total simpel. Unser Eins kommt natürlich sofort darauf, weil jeder weiß ja, dass es in diesem Manga um diese Kyoto-Klassenfahrt geht. Aber dass Conan da ewig nicht draufkommt und das eigentlich so simpel ist, ja, fand ich ein bisschen komisch, als würde es gar nicht zu ihm passen. Aber ich glaube, die schlauesten Leute stehen bei den einfachsten Dingen manchmal auf dem Schlauch. Ja, da quasi noch nicht groß was passiert ist, worauf man sich ja in diesem Manga freut, würde ich auch dabei bleiben, dass ich den Fall dann, ja, den Fall fand ich ja nicht so gut. Das Kapitel insgesamt, aber wegen der Rahmenhandlung eher aufgewertet ist. Und ja, deshalb würde ich sagen, ich bleibe bei durchschnittlichen 3 von 5 Eiscafés. Ich finde das gar nicht mal so offensichtlich, dass alle drei Personen ein Motiv hätten, weil ich finde, dass die Kaffeemanagerin, wie sie ja auch in Kapitel 2, also im Fall 3, sehr gut darlegt, eigentlich überhaupt kein Motiv hat. Weil sie hat nur Nachteile, sie hatte nur Nachteile durch den Mord, und der Täter hatte auch gar keinen Grund, sie zu erpressen oder so. Insgesamt hatte sie eigentlich so gut wie überhaupt kein Motiv. Davon abgesehen ist der Fall, selbst man kann diesen Fall komplett lösen, selbst wenn man den Trick überhaupt nicht durchschaut. Denn es gibt ja in Fall 3 die Szene, wo Takagi aus Versehen die Schraube fallen lässt. Und dann sehen wir als Leser etwas unter diesem Schrank, wo die Leiche dran gelehnt hat, was Takagi aber nicht sieht, denn da sagt einer der Fächer: Ach, da ist mir noch was eingefallen, Herr Polizist, ganz laut. Dass die Aufmerksamkeit sofort wieder davon weggelenkt wird. Und wenn wir natürlich sehen am Anfang von Fall 3, dass Con als erste Rahmenhandlung sofort unter den Schrank guckt und dann am Ende dann wissen wir natürlich, dass sich alles darum dreht. Also der Trick, der Haupttrick ist schon recht offensichtlich, ja. Aber insgesamt, ich wäre auch bei so 3,5 von 5. Ich meine, der Fall ist schön, also ist nett. Ist jetzt nicht keiner der schlechteren Fälle, ist jetzt kein. Hier Solarballon mit Shiba und Naeko aus Band 89. Sondern das ist halt ein solider Mordfall. Rahmenhandlung ist gut. Wobei, also das mit der Studienfahrt okay oder Klassenfahrt okay. Dass Con da nicht drauf kommt, ist. Naja. Das ist eigentlich alles Kuros Schuld, wie wir am Ende des Falls erfahren. Weil Ran Wieso? hat ihm ja sogar den Flyer gegeben für die Klassenfahrt. Weil Kuro sagt, hä, Klassenfahrt? Und dann sagt Ran, ja, ich habe dir doch die ganzen Unterlagen dafür gegeben. Stimmt, das Ach sagt sie am so. Ende. Ja, Kokoro, super gemacht. Dass Con da nichts von weiß, kann ich sogar noch verstehen. Also das sagt sie ihm ja nicht so einfach, wenn es halt nicht zur Sprache kommt. Und ja gut, dass er nicht drauf kommt, ja, ist halt mal wieder das Übliche. Der Detektiv kann sich wegen Liebessachen nicht auf den Fall konzentrieren. Haben wir auch schon in der Serie sehr oft mal gesehen. Vor allem natürlich mit Heiji und Shinichi. Ja, wie gesagt, 3,5 von 5. Ich fand den Fall schön. Aber was ich unschön fand, in Fall 3, in der Szene, wo der Toshinori, der Verdächtige, Kogoro sein Handgelenk zeigt, hat sich beim Druck irgendwie so eine große weiße Zeile unten am Seitenrand Das eingeschlichen. ist es nicht eingeschlichen, das ist einfach nur nach oben alles versetzt. Im japanischen Original ist oben noch ein bisschen mehr Bild und also alles weiter nach unten geschoben und also im deutschen Original ist einfach alles bis nach oben versetzt, warum auch immer. Und dafür ist unten der weiße Rand reingeflogen, der da eigentlich gar nicht hingehört. Ja, das ist tatsächlich sehr unschön. Ja, also das Bild endet schon da. Das ist jetzt, glaube ich, nicht abgehackt, aber. Ja, genau, unten endet es da, aber oben wäre noch was. Ja. Aber kein Text, sondern einfach nur Bild oben, ganz oben. Also es fehlt nicht gravierend, aber trotzdem natürlich unschön, dass da ein bisschen was verschoben ist. Ja, Gott sei Ja. Dank fehlt nichts. Ja, ansonsten kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also der Fall ist tatsächlich ein normaler Durchschnittsfall. Jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass man ein bisschen mal was aus dem Alltag so sieht, sozusagen. Also, dass Conan und Kogoro einfach mal ran hinterher spionieren, in Anführungszeichen. Dass wir sozusagen normale Alltagsszenen haben, die dann plötzlich in einem Mordfall enden. Wie kann es ja bei Conan auch anders sein? Der Mordfall an sich ist natürlich ganz normal, standardmäßig. Wie Lasse schon sagt, hatten wir auch mehrfach die Szenen, dass Conan sich halt entsprechend nicht konzentrieren kann. Ja, dass man den Fall auch an sich lösen kann, ist mir selber gar nicht so aufgefallen, weil ich habe ihn nicht rechtzeitig gelöst. Ich habe ihn dann mit Conan und Masumi in Einklang sozusagen gelöst, beziehungsweise mir Wie man das angehört. meistens macht. Ja, genau, man hört sich einfach von den Profis an, wie es richtig funktioniert. Ja, so ein paar Zusammenhänge, da kann man natürlich auch drauf kommen. Also als Takagi unter den Schrank gekrochen ist, sage ich mal, da fällt natürlich schon auf, dass da irgendwas liegt. Aber was man damit anfangen soll im weiteren Verlauf, ist einem natürlich irgendwie nicht klar. Man liest ja auch so schnell weiter, dass man irgendwie schneller Das auf die sieht ja Lösung auch so kommt. richtig groß aus der Perspektive halt. Also dieser Gegenstand, ich habe gedacht, das sieht aus wie so eine kleine, wie so ein kleines Bömmchen. So, aber als ob da jemand eine Bombe hinlegt. Ja. Ansonsten ganz normaler Standardfall. Ich vergebe 3 von 5 Reiseführern. Mehr ist hier, glaube ich, nicht drin. Könnte man schon tun, aber möchte ich nicht. Dafür haben wir es jetzt mit Eislaune zu tun, einem weiteren Fall, und den wird uns Lasse vorstellen. Genau, Shinichi hat richtig Bock auf die Klassenfahrt und als er sich sein kaputtes Smartphone, das Smartphone von Shinichi im letzten Fall war übrigens am Anfang passenderweise aus irgendeinem Grund kaputt und zur Reparatur bei Professor Agasa, das heißt, die ganzen SMS von Ran über die Studienfahrt, Klassenfahrt, hat er natürlich auch nicht bekommen. Pech, jetzt holt er sich sein Handy ab und sieht, ah, 17 Nachrichten von Ran, ha, ups. Und danach befindet er sich auch noch mit den Detective Boys nach einem Fußballspiel der Tokyo Spirits gegen Big Osaka im Zug und sagt Haibara, hey, ja, ne, Gegenmittel, habe ich Bock drauf. Und Haibara sagt, bist du eigentlich dumm? Du bist zwar die letzten beiden Male fast aufgeflogen, wer hat dich gerettet? Ich, das war dir noch nicht genug. Schminkt er das Gegenmittel mal ganz schnell ab. Und ganz schnell abschminken tut sich auch der Zug seine Fahrgeschwindigkeit, denn nach einer Notbremsung landen erstmal alle Diese Personen auf dem Überleitung, Boden. perfekt. Ja, perfekt. Landen die alle auf dem Boden und dabei haben Conan und Halberer noch gerade darüber gesprochen, dass sie ja im Stadion mal wieder Higo getroffen haben und dass Halberer von ihm einen so einen Schlüssel-Telefonanhänger geschenkt bekommen hat, von Higo eben sein Ebenbild. Den Und hat das Conan noch die vor. gar nicht geschenkt bekommen, glaube ich. Den hat die gekauft und es war der letzte. Und Tigo hat den Und. angefasst. Richtig, genau. Stimmt. So rum war das. Und Conan sagt auch hier, hey, ich trage doch auch eine Big Osaka-Kappe. Ist doch alles super. Er schleimt sich ein. Nur blöd, dass Geplant. Big Osaka dann verloren hat und Aibara die Niederlage auf sein falsches Anfeuern mit Hintergedanken schiebt. Und auch nach der Vollbremsung ist Conan erstmal super nett zu ihr. Hey, hier, hast dich nicht verletzt? Soll ich dich stützen? Ah, dein Knie ist aufgeschrammt. Oh nein. Doch Heilbra lässt sich natürlich nicht so leicht täuschen. Bei Professor Agasa zu Hause stellen die Detective Boys dann fest: Huch, Mitsuhikos Handy, das filmt ja noch. Muss er wohl irgendwie, als die Vollbremsung war, muss da irgendwie die Aufnahmefunktion angegangen sein. Heilbra checkt auch nochmal ihr Handy und, oh nein. Der Higo-Anhänger ist weg, was Haibara in einen quasi katatonischen Zustand versetzt, in den sie fast für den Rest des Falls bleibt, indem sie nur mit leeren Augen an einer Wand lehnt. Während Con und Co. auf dem Handy sehen, dass jemand anderes einen Anhänger scheinbar aufsammelt und dann vielleicht abgegeben hat. Und Con denkt sich, wenn ich den Anhänger hole, dann gibt mir Halberer doch bestimmt das Gegenmittel. Und deswegen mobilisiert er die Detective Boys zu einer großen Schnitzeljagd. Und auch Subaru Okiya kommt mal wieder vorbei. Hat natürlich wieder fleißig an seiner Wanze gelauscht, die er in Agasas Haus hat. Und kann die Detective Boys erfolgreich überreden, nicht, dass er sie rumfährt, sondern dass dieser komische Typ, der da im weißen RX-7 vor den Häusern von Professor Agasa und der Familie Kudo steht, dass sie den doch fragen können, ob er sie rumfährt. Und es ist natürlich Toru Amuro, der ganz unverdächtig, weil das hier so ein schönes Plätzchen ist, da im Auto ein Nickerchen gemacht hat, direkt vor der Villa Kudo. Huch, das findet Subaru Okiya irgendwie komisch und die beiden geben sich dann so passiv-aggressiv, naja, hier kannst du doch den Kindern helfen oder hast du einfach noch einen anderen Grund, hier ausgerechnet stehen zu bleiben? Ach, ja, nee, ich kann auch wegfahren, ne? Ich habe ja eigentlich gar nichts zu tun. Ja, war nur so ein Ja. schattiges Plätzchen, wo man ein bisschen gut dösen konnte. Ja. Ich bin hier in diese Nebengasse zufällig reingefallen im Wohngebiet. Huch. Ja. Jedenfalls, Akais Taktik, um Amuro da wegzukriegen, funktioniert. Er fährt die Kinder rum zur Gesucht- und Gefunden-Station des Bahnhofs. Und da finden sie auch tatsächlich einen Anhänger. Doch es ist ein Anhänger von Takahiro Sanada und nicht von Ryusuke Higo. Oh nein. Und dann werden sie auch noch von einem mysteriösen Mann verfolgt, der sie auch später noch in einem Restaurant im zweiten Kapitel verfolgt, wo sie dann Conan und Amuro schlussfolgern, wo denn genau jetzt der Junge mit seinem Vater, der scheinbar den Anhänger aufgehoben hat, hingefahren ist und was die machen. Und da sind Conan und Amuro im vollen Schlussfolgerungsmodus. Und wir bekommen die kanonische Einführung von Amuros Sicherheitspolizeikollegen Yuya Kasami zu sehen, der hier im zweiten Fall tollerweise den Namen des Jungen rausfinden darf, indem er in einen Zug steigt und dort eine Scheibe anhaucht, um da zu sehen, was der Junge mit Fingerlaufglas aufs Glas geschrieben Ich hat. weiß nur gar nicht, wofür. Nee, der weiß gar nichts. Also in Film 20, wo er ursprünglich herkommt, durfte er noch sagen, hier die Curaçao, die folter ich mal ordentlich und hier darf er für Rei Furuya in einen Zug steigen und den Namen von einem sechsjährigen Jungen ermitteln. Toll. Das ist auch das Einzige, was wir von Yuya Kasami in diesem Band sehen. Toll. Da hat Kusho wirklich die einzige Gelegenheit, die er noch hatte, genutzt, um Kasami noch irgendwie einzuführen. Interessanterweise hier auch mit Namensbox, die ihn als 30-Jährigen ausgibt. Das war das erste Mal, dass sein Name erwähnt wurde, sein Alter erwähnt wurde. In der Magazinveröffentlichung war die Box tatsächlich noch nicht drin. Das haben sie erst für den Band nachträglich noch eingefügt. Weil sie fanden das interessant, dass Amuro jünger ist als Kasami, aber trotzdem sein Vorgesetzter ist. Ein Jahr jünger. Sehr interessant. Was dann auch noch super interessant ist, ist die restliche Schnitzeljagd, denn sie verfolgen dann den Vater mit seinem Sohn an einen Strand und finden ihn doch tatsächlich. Und dann haben sie den Anhänger schon fast in Reichweite. Doch dann kommt der unbekannte Mann wieder und schnappt sich den Anhänger, den die Detective Boys dann auch noch im Strand ausfindig machen müssen im dritten Kapitel, wo ihn dann Conan konfrontiert und dann in so einer typischen Anime-Szene dann, als der Täter wegläuft, so sagt, alles für die Studienfahrt und dabei mit dann das letzte Wort so schreit, als er den Fußball mit seinen Powerkick-Boots dem Täter voll in den Rücken ballert. Das hat mich so wirklich an so ganz klassisches Conan erinnert. Also, ich finde diesen ganzen Fall, wie man vielleicht schon an meiner jovialen Erzählung merkt, ich finde den super lustig. Weil der ist einfach super schön leicht und so eine Detective Boy Schnitzeljagd, das macht einfach so ein bisschen Spaß. Das sind die besten Seiten von den Detective Boys. Am Ende ist es alles ein großes Missverständnis. Der Mann hat gar nicht, das war eigentlich sein Anhänger. Und wie gesagt, also es sind eigentlich drei Anhänger tatsächlich, lustigerweise. Und alles ist irgendwie durcheinander geraten. Aber am Ende hat dann jeder seinen richtigen Anhänger natürlich. Und Haibara bekommt ihren Higo-Anhänger zurück. Nur wurde der ist der in eine Pfütze gefallen und wurde von einem Auto überfahren. Weswegen der so ein bisschen ramponiert ist und sie ihm irgendwie das fehlende Auge, was er verloren hat, der Anhänger irgendwie mit Edding nachgezeichnet haben. Und das zeigen sie Haibara. Es ist sensationell, wie der nachgemalt ist, vor allem das Auge so schief, wenn ich das, also das macht doch niemand, malt das Auge so weit oben, das ist doch, also, Ja, das sieht einfach und kurios aus. Halberer verschießt Blicke, die wirklich töten können, auf Ja. der letzten Seite dieses Kapitels. Und dann kommt Conan noch und sagt, na, Gegenmittel? Oder so Halberer sagt, vergiss es, nein. Ich fand diesen Fall super. Ich geb sogar 4 von 5 tatsächlich. Ja, es ist jetzt nicht der spannendste Fall, aber ich finde ihn einfach lustig. Und er ist so als das Einzige, was ich halt ein bisschen blöd fand, auch schon damals, ist, dass wir diesen Cliffhanger haben. Nein, du kriegst das Gegenmittel nicht. Und wir sehen ja schon hier auch auf der nächsten Seite im Band dann tatsächlich, dass es mit Kapitel 1000 ja doch weitergeht mit dem Gegenmittel. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt so nötig war, dass wir diesen Cliffhanger haben. Nein, du kriegst das Gegenmittel nicht. Und dann im nächsten Fall, Spoiler für die nächste Beschreibung, dann per Flashback zeigen, dass sich Haibara 5 Minuten nach diesem Cliffhanger dann entschieden hat, ja gut, eigentlich ist er doch ein guter Mensch, der Conan. Und wer will ja auch viel für mich tun, gebe ich ihm doch das Gegenmittel. Ja, gut. Für den Last-Minute-Cliffhanger hätte es nicht gebraucht. Damals schon nicht und jetzt hier im Band noch weniger. Aber gut, ja, 4 von 5 verschwundene Anhänger. Ich fand's super. Also ich muss sagen, es ist ja auch wieder so ein Alltagsfall, in Anführungszeichen, wie schon der vorige Fall. Einfach die Detective Boys unterwegs vom Fußballspiel oder zum, nee, vom Fußballspiel fahren sie nach Hause, nicht wahr? Und geraten da in so ein kleines Missgeschick und daraus entwickelt sich der ganze Fall. Hier zwar kein Mordfall, aber trotzdem sehr spannend. Dann kommen natürlich noch Subaru und Amuro mit rein, die das Ganze noch ein bisschen aufwerten. Dann dieser verdächtige Täter, von dem man am Anfang gar nicht weiß, hä, was will der denn jetzt hier? Ist doch klar, die suchen diese eine Person, dann ist da noch eine weitere Person, die die Detective Boys wieder verfolgt. Also so ein komisches, ja, Dreieck an Suchgeschehnissen. Ganz kurios, am Ende löst sich aber doch alles zum Positiven auf. Ja, vor allem, wie der Anhänger am Ende gezeichnet ist, sensationell. Ja, also ich kann dem Ganzen auch nur einen kleinen Pluspunkt geben, also 4 von 5. Was weiß ich was, angeschaltete Handys. Fand ich durchaus sehr genial. Also ich muss sagen, ich fand den Fall super witzig. Der hat einfach super Spaß gemacht beim Lesen. So, dass ich jetzt nicht sagen könnte, ah, heute Nacht vorm Einschlafen lese ich mal nur das eine Kapitel. Nein, ich wollte es einfach komplett durchlesen. Ich fand's super witzig, ihr müsst mal anschauen, wie Ai apathisch da liegt. Und sie liegt da auch noch nach Ewigkeiten apathisch rum, nachdem die anderen schon alle weg sind. Und zwar mit Augen, die genauso aussehen wie die auf ihrem Schlüsselanhänger. Da konnte ich mich vor Lachen kaum halten. Dann die Tatsache, dass zufälligerweise Subaru mal wieder mit einem Topf Curry reinkommt. Da dachte ich auch wieder, das ist so typisch. Noch finde ich's zum Lachen, vielleicht wird's irgendwann langweilig, aber... Es war ja auch mal wieder klar, dass der Anhänger am Ende dieses Auge schief hat. Das war ja auch irgendwie klar. Und wie konnte das einfach so nebenbei erwähnt? Ja, das Auge, das haben wir mit Filzstift nachgemalt. Auch kann ich jetzt das Gegengift haben? Da ist echt viel Lustiges dabei. Und der Fall war halt auch nicht so normal wie sonst immer. Also so eine Lost and Found Roadshow hatten wir auch seltener. Ich finde die immer ganz freundlich, nicht allzu düster. Ein bisschen spannend fand ich schon, dass dieser eine verdächtige Typ da auftauchte, weil da dachte ich dann, boah, der sucht bestimmt nach einem Anhänger mit Diamanten oder Gold oder sonst was, dass der total böse ist, aber war es am Ende ja doch nicht. Hatte auch mal irgendwas Angenehmes und also ich würde dem Fall auf jeden Fall auch 4 bis 4,5 Gegenmittelpillen verteilen. Ich finde es auch noch schön, also an sich, der Fall ist richtig schön oldschool. Ich finde aber, wir haben ja tatsächlich auch noch so nebenbei einige sehr schicke, für die übergreifende Handlung Momente dabei. Ich fand die Unterhaltung von Agasa und Subaru, als sie alleine waren, über Haibara, wo sie dann sagen, ja hier... Ja, sie ist eigentlich mit der schwarzen Organisation, aber sie ist ja nur noch eigentlich ein 18-jähriges Mädchen, die keine richtige Kindheit hatte. Und Akaide dann so sagt, ja, eigentlich wäre es für uns besser, wenn sie nur ein 18-jähriges Mädchen bleibt oder einfach nur ein normales Mädchen bleibt. Und Akai bezeichnet Bourbon und Conan als die besten Detektive Japans. Sich selbst nennt er da scheinbar aus, obwohl er ja auch ein bisschen was drauf hat. Das wird Heiji nicht freuen. und dann natürlich die Sachen mit Amuro. Allein Amuro und Akai, die sie natürlich belauern. Dann kriegt Amuro aber noch die Power Kick Boots mit und die Megafon-Funktion von dem Stimmenverzerrer. Ich glaube nicht, dass Conan da auch tatsächlich seine Stimme verstellt, sondern nur die Megafon-Funktion benutzt hat am Strand. Kriegt er natürlich trotzdem mit. Amuro sagt ihm auch noch, naja, hier, wie du die Kinder hier anleitest, bist ja fast wie Sherlock Holmes mit seinen Baker Streets Irregulars. So heißt es im Original hier im Band übersetzt als Baker Street Spezialeinheit, was ich ein bisschen komisch fand. Und Amuro kriegt ja auch noch das Video zu sehen von dem Zug, wo Haibara ja auch zu sehen ist. Das ist tatsächlich etwas, was so nebenbei passiert. Amuro zeigt überhaupt keine Reaktion darauf, dass er da Haibara sieht oder so. Aber da haben auch schon viele Fans gesagt, ja, wenn er sie jetzt sieht und er kennt ja Shiho, findet er vielleicht nicht auch was mit dem Schrumpfen raus, aber wie gesagt, er reagiert halt überhaupt null darauf und es gibt keine Anspielung darauf, aber technisch gesehen hat er Haibara jetzt mal gesehen, auch wenn sie eine Basecap auf hatte. Ach krass, dass der die noch nie gesehen hat, habe ich ja auch schon wieder verdrängt. Ja, sie geht ihm ja auch aktiv aus dem Weg, seit sie weiß, dass er ein schwarzer Organisationsagent ist, ne? Heimbacher weiß ja noch nicht mal, dass er ein Sicherheitspolizist ist und eigentlich gar nicht böse ist. Das hat Conny ihr ja nie erzählt. Ja, wie es gemein. Ist schon bitter, was sie nicht übereinander wissen. Na, ich glaube, das ist Taktik, weil wie Akai hier sagt, ich glaube, die wollen ja auch einfach gar nichts erzählen, damit sie halt ruhig bleibt. Ja, quasi dazwischen kommt. Genau, quasi die umgekehrte Heilbarer Logik, die ja früher immer Conn nichts erzählt hat und ihn auch nicht die Tapes anhören lassen wollte und so, weil sie sagt, nee, wenn du zu viel weißt, dann stellst du Unsinn an. Und jetzt machen sie das Gleiche quasi mit ihr. Ja, na gut, machen wir weiter mit dem letzten Fall in diesem Band, auf den ja auch schon kräftig angeteasert wurde. In den beiden vorigen Fällen, dass Ran entsprechend diese Studienfahrt macht und Conan will natürlich entsprechend das Gegenmittel dafür haben. Lars hat ja schon angedeutet, er hat es tatsächlich bekommen. Wir beginnen den Fall damit, dass wir natürlich ein paar Farbseiten zu sehen bekommen, nämlich 4 an der Stück, an der Zahl. Wir sehen Ran und Sonoko, die spaßeshalber ein paar Fotos machen auf dem Kiyomizu-Tempel in Kyoto. Ja, sehen dann das doppelseitige Titelbild von Fall 8, die scharlachrote Decke, wo Lasse bestimmt am Ende noch was zu sagen wird, mit der Umrandung, die nicht weiß ist hier. Genau, ein schönes Bild mit Shinichi und Ran und dann beginnt der eigentliche Fall. Conan hat das Gegenmittel dann doch von Ai bekommen, nachdem die Detective Boys und Professor Agasa ihr erklärt haben, wie sehr sich Conan für den Anhänger eingesetzt hat, dass er wirklich alles gegeben hat, um diesen Anhänger zurückzubekommen, hat Ai dann doch ein bisschen Mitleid und gibt ihm dann doch unter einigen Bedingungen das Gegenmittel mit, damit er die Studienfahrt, Klassenfahrt mitmachen kann. Ja, und entsprechend konnte er sich dann wieder zu Shinichi verwandeln, die schönen Fotos auf dem Kiyomizu-Tempel machen und allgemein die gesamte Studienfahrt mitmachen. Genau, zunächst gibt es eine Begegnung auch noch zwischen Shinichi und Masumi, die sich so ein bisschen abtasten. Masumi fragt Shinichi, ob er das denn wirklich sei und ob er sich an sie erinnere, worauf dann Shinichi natürlich sagt, ja, ich erinnere mich, natürlich, ich habe doch neulich in dem einen Fall herausgefunden, wer du bist. Das war die Rückblende am Strand, falls ihr nochmal nachschlagen möchtet. Ja, genau, am Kiyomizu-Tempel sehen sie dann auch noch eine weitere Person, die etwas vor sich hin murmelt mit Dekuri, noch etwas Geduld, blabliblub. Ran erkennt sie ihn gleich als eine Schauspielerin, die allerdings inkognito da ist, deswegen machen sie ein paar Fotos, aber ohne, dass es größer auffällt. Diese Schauspielerin hat dann noch einen Code, den sie eigentlich Yusaku geben und zeigen wollte, weil die Schauspielerin natürlich auch Yukiko um die Ecke kennt und so weiter und so fort, so ist es ja in der Schauspielbranche. Aber sie erkennt dann auch Shinichi wieder und fragt ihn, ob er nicht das Rätsel lösen möchte. Und weil Shinichi natürlich nicht möchte, dass sein Vater das an seiner Stelle löst, sagt er natürlich, ja, ich bin dabei. Alles klar, was muss ich machen? Und die Schauspielerin schlägt vor, dass sie sich am Abend in ihrem Hotelzimmer treffen. Denn es ist zufällig das gleiche Hotel, in dem auch die Studiengruppe, also die Klasse, untergebracht ist. Genau, dann macht die Gruppe aus Shinichi, Ran, Sonoko, Masumi und alle weiteren noch paar eine kleine Sightseeing-Tour in Kyoto. Und dann sind sie am Abend auch schon auf dem Hotelzimmer der Dame angekommen. Da sind noch ein paar weitere Personen, denn wie es zu einem guten Mordfall gehört, müssen auch noch ein paar Verdächtige und weitere Personen, das Opfer, dazukommen, wie es ja so ist. Nämlich noch ein weiterer Schauspieler, der Filmregisseur, der Komponist und der Drehbuchautor trifft auch noch mit ein. Genau, die zeigen Shinichi den Code, der ist allerdings nicht allein gekommen, sondern auch mit Ran, Sonoko und Masumi, also diese Vierergruppe, zusammen unterwegs. Sie schauen sich den Code an, haben allerdings nicht die große Ahnung, was es damit auf sich haben könnte. Da sind einige Kanji, soweit ich das sehe, darauf abgebildet, plus 4 Quadrate. Ja, kann selbst Shinichi nichts mit anfangen, was abenteuerlich ist. Ja, plötzlich werden sie dann per SMS oder E-Mail, ich glaube eher die E-Mail ist es ja in Japan, nicht wahr, zu Taros Zimmer gelockt, weil dort etwas passiert sein soll. Ja, genau, er ist ermordet worden. Also das erste Mordopfer haben wir dann hier schon präsentiert bekommen. Die Decke ist rot angemalt, markiert, mit blutig quasi soll es darstellen, mit Fußspuren zum Fenster. Offenbar hat ein Monster den guten Herrn umgebracht. Ja, die Ermittlungen beginnen. Genau, es ist nur Farbe, die an der Decke markiert ist. Ein bisschen Blut ist mit dabei. damit das natürlich auch glaubwürdig aussieht. Während der ganzen Ermittlungen überkommt Shinichi dann ein merkwürdiges Gefühl, ihm wird warm, er merkt, oh, ich verwandle mich zurück. Und die Bedingung von Ai war ja, er soll nicht auffallen. Dementsprechend begibt er sich ganz, ganz schnell auf sein Hotelzimmer zurück zu Nakamichi, seinem Mitschüler, der auch mit von der Partie ist. Und ganz, ganz schnell begibt er sich ins Bett und flüchtet sich unter das Bett, denn er hat dort seinen besten Freund, den besten Ermittler Japans, naja, so wurde er ja nicht genannt von Subaru, platziert, nämlich Heiji, übernimmt kurzzeitig seine Funktion und, ja, zieht die Decke über den Kopf, lässt sich nicht anmerken, dass er es ist, sondern alle denken dann, Shinichi würde dort liegen, während Conan unter dem Bett wartet, bis die 8 Stunden, nachdem er das Gegenmittel dann wieder einnehmen kann, verstrichen sind, übernimmt sozusagen Heiji seine Funktion im Bett und überbrückt die Zeit, kommt noch zu ein paar lustigen Situationen, als die Gruppe Shinichi dann quasi fragt, wie es denn nun mit Ran in London war, mit dem Liebesgeständnis und dann Heiji notgedrungen mit dem Stimmenverzerrer als Shinichi in Kansai-Dialekt antwortet und sich alle da die kommenden Tage drüber lustig machen. Sehr interessant. Dann taucht auch noch am Tatort der gute Ayano Koji auf mit seinem Streifenhörnchen, den wir auch schon aus zahlreichen Filmen kennen. Der ist dort das erste Mal im Manga zugegen und hilft bei den Ermittlungen, wo es auch zu einer Szene kommt, dass Masumi sagt, dass Shinichi schon gut von ihm, schon nur Gutes über ihn gehört hätte, wo Ayano Koji dann meint, Shinichi hätte er eigentlich noch nie getroffen. Also, ja, er hat ihn natürlich als Conan gesehen, oder Conan hat Ayano Koji gesehen in den Filmen. Auch so eine kleine Anspielung an die Filmreihe, die eigentlich nicht Kanon ist, aber das ist ein anderes Thema. Am darauffolgenden Tag kann sich dann Shinichi wieder zurückverwandeln. Die 8 Stunden sind verstrichen und genau als er sich zurückverwandelt hat, bekommt er wieder eine E-Mail, SMS, was auch immer, dass er sich schnell zu einem anderen Zimmer begeben soll, der dort etwas Dramatisches passiert ist. Sie begeben sich zu dem Zimmer, also Shinichi zu dem Zimmer, nimmt Heiji entsprechend mit. Die ganze Gruppe um Ayano Koji und Kokage ist auch mit dabei. Sie öffnen die Tür und dort ist eine weitere aus der Filmcrew anzutreffen, der ganz erschrocken am Boden liegt und Angst hat vor einem Tengu, der von der Decke auf ihn runterblickt. Sie stürmen in das Zimmer hinein, allen voran natürlich Shinichi und Heiji. Plötzlich ist der Tengu dann weg, in Rauch aufgelöst. Was hat es damit wohl auf sich? Ja, die ganzen Ermittlungen gehen weiter, es führt sich weiter fort. Es geht natürlich darum, wer den Mord begangen hat und wie dieser Tengu da an die Wand kommt, oder an die Decke wohl gesagt, was es denn mit der Filmcrew auf sich hat. Es gibt natürlich noch ein Crewmitglied, das schon vor einiger Zeit, ich glaube einige Monate in der Vergangenheit gestorben ist und um den sich natürlich einige Mythen ragen, wie es natürlich bei so einem längeren Conan-Fall immer der Fall ist. Genau, die Ermittlungen gehen voran, es gibt noch einen weiteren Mord, sie sind in Tokio unterwegs, treffen dort auch noch auf Soshi Okita, Momiji Oka ist noch mit von der Partie, alles sehr dramatisch und Shinichi hat am Ende den Fall durchschaut, aber das Gegenmittel lässt wieder nach, was auch hier so ein dramatischer Fall in diesem Fall ist. Ja, genau, und da endet der Band an dieser Stelle. Das letzte Kapitel zu diesem Fall wird dann in Band 95 folgen, der irgendwann erscheinen wird, man weiß es noch nicht. Ich glaube, angekündigt war er ja für März 2019, wenn ich mich nicht irre. 7. März, ja. Auf jeden Fall ist der Fall und der ganze Band dann hiermit beendet mit dem spannenden Kyoto-Klassenfahrts-Zusammentreffen. Also wir haben ja, du Philipp, Olli und ich, wir haben ja damals auch einen speziellen Spoiler-Podcast aufgenommen zu Kapitel 1000 anlässlich damals. Und meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich gebe dem Fall, kann ich jetzt schon mal sagen, 6 von 5 Shinichi und Ran-Momente. Auch wenn uns jetzt noch 2 Kapitel fehlen, die dann erst in Band 95 kommen. Ah, 2, okay. Ja. Ich finde diesen Fall super. Es gibt eigentlich fast nichts an dem Fall, was mir nicht gefällt insgesamt. Ich finde den Fall super. Ich finde die Romance-Momente, die es teilweise gibt, super. Ich finde die freundschaftlichen Momente super. Nicht nur zwischen Heiji und Shinichi, sondern auch tatsächlich mit Nakamichi und Shinichi. Wir erinnern uns ja an den Geisterfall in der Schule, wo Nakamichi zum ersten Mal auftaucht, wo ja Conan auch instinktiv mit ihm ins Gespräch kommen wollte. Und das, aber er ihn halt ignoriert hat, weil das ein kleiner Junge ist. Und dann im Krankenhaus hat er ihn ja auch schon mal getroffen. Wie Shinichi dann mit Nakamichi. Das fand ich einfach schön, weil viele Leute sagen immer, ja, Shinichi ist, der hat keine Freunde und so. Was halt nicht stimmt, weil sie ja halt nie zu sehen sind. Deswegen weiß man das nicht. Aber hier sieht man jetzt mal wieder, dass er auch durchaus freundschaftliche Kontakte in der Schule hat. Was ich sehr schön finde. Ja, Masumi und Shinichi fand ich auch super interessant. Am Ende noch Yukiko und Yusaku am Band zu sehen. Die ganze Tengu-Szene fand ich super. Ja, ich bin ein Riesenfan von diesem Fall. In der deutschen Umsetzung fand ich nur ein bisschen schade, dass in der ersten Szene, wo sie zum die zu Nishikis Zimmer gerufen werden, als das Handy zu sehen ist, da eine leere, sehr offensichtlich eine leere Sprechblase zu sehen ist, wo in Shinichis Reaktion erspart bleibt. Ja, wie gesagt, kein Weltuntergang. Kein Weltuntergang ist auch nicht das, was Philipp ja auch am Anfang schon erwähnt hat, worüber ich mich jetzt schon, ich glaube, also im Forum und in mindestens einem Podcast und im Discord nicht aufgeregt, aber halt blöd fand, ist, dass da auf den Farbseiten, die ich an sich haptisch besser finde als die Farbseiten in Band 94, die sind ja jetzt glänzend und nicht mehr matt. Das finde ich schön, aber ich finde es nicht schön, dass eben die Titelschrift Fall 8, die scharlachrote Decke, auf beiden Seiten nicht weiß umrandet ist und aus irgendeinem Grund transparent gedruckt wurde, was die Leserlichkeit minimal einschränkt. Was jetzt aber nicht, das ist jetzt nicht die größte Dinge, aber ich finde das einfach ein kleines bisschen unschön. Das hätte man in Band 84 hat man es perfekt gelöst. Weiß ich nicht, warum sie es jetzt hier irgendwie anders gemacht haben. Aber ansonsten, super Fall. Ja, die Aufmachung der Farbseite ist tatsächlich sehr anders, auch als im japanischen Original. Da sind die auch eher matt, hier jetzt sehr glänzend. Ist mir eigentlich völlig egal, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber die weiße Umrandung, ja, ich dachte das erste Mal, als du dich darüber aufgeregt hast, das wäre jetzt so ein Luxusproblem in Anführungszeichen. Aber es stört tatsächlich doch sehr. Im japanischen Original ist auch eine weiße Umrandung da. Hätte ich deutlich besser gefunden, wenn man das so getan hätte. Die Soundeffekte wurden hier bei den Farbseiten auch nicht deutsch angepasst, was ich durchaus verstehen kann, dass man da nicht mit Paint oder was ich was rumwurscheln will in den schönen Farbseiten. Ja, das ist vertretbar, aber das hätte man doch deutlich schöner machen können mit dem Titel, wie man ihn angibt. Ja, hier Ansonsten. bei auf der großen Seite, auf dieser Doppelseite, wo man Ran und Shinichi vor den ganzen roten Bäumen sieht, da ist ja eine Übersetzung einfach in den oberen Strich von diesem Ja, Ski genau. reingeschrieben, statt Paschan einfach bei dem Ski oben Flash. Ja, und auch auf der ersten Farbseite im letzten Panel ist auch dann Ein Donk. Dong, Donk, Donk. Donk Ja. in das SFX reinge. Stimmt, in Ja, das Dung. das hätte man einfach weglassen können. Das braucht man nicht. Und nein, auf zwei Seiten konnte ich jetzt das SFX nicht lesen. Ja, dafür ist in Farbe. Der ganze Fall ist jetzt durcheinander, weil wir die Soundeffekte nicht lesen konnten. Ja. Oh mein Gott. Aber ansonsten kann ich Lasse nur beipflichten. Wir hatten ja tatsächlich schon einen speziellen Podcast dazu gemacht, zu Kapitel 1000 und das Drumherum. Ich hatte den Fall natürlich auch nicht zum ersten Mal gelesen. Ich hatte mir ein bisschen deswegen auch den Kopf mal gemacht, wie sich eigentlich Aoyama gefühlt haben muss, als er diesen Fall gezeichnet hat. Er wusste ja, dass es Kapitel 1000 wird und das Drumherum und dann, was er für einen Mordfall nimmt, welches Setting er nimmt, das muss ja alles wohl überlegt sein, auch mit den ganzen Redakteuren zusammen. Ich denke, das hat er wunderbar gemacht, auch wenn es ja quasi ein, ja, normaler, etwas längerer Fall ist, wie es ihn so häufig gibt. Aber er hat doch ein ganz spezielles Flair, weil es eben in Kyoto ist, mit der Studienreise, mit Ran, Shinichi, er ist wieder groß. Also es hat alles schon seinen speziellen Flair und ja, man kann da gar nicht anders, als die volle Punktzahl zu geben. Selbst wenn man sich weigern möchte und hier das Negative herauslesen möchte. Es gibt einfach wenig Negatives zu sehen und demnach bleibe ich auch bei 5 von 5 Tengus. So. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auch echt auf den Fall gefreut. Ich habe einen Teil davon gelesen, also Kapitel 1000 habe ich gelesen. Als es in der Shonen Sunday rauskam, da bin ich voll happy drauf abgegangen. Ich bin ebenfalls wie Lasse, ich fand es ja schon erstaunlich, dass Lasse mal durchweg Positives sagt, bin ich auch ein riesen Ran und Shinichi-Fan und freue mich natürlich, wenn die beiden mal wieder zusammen sind und wenn es bei denen auch endlich ein Stückchen weitergeht in ihrer Liebe. Ich weiß, Manga-Figuren und Japaner an sich sind da immer so ein bisschen langsamer und verklemmt dabei. Und ich bin stolz auf die beiden. Ja, und danke, Gosho. Aber ja, der Fall an sich ist auch total spannend und solide, also definitiv einer der besseren Fälle, die in dem ganzen Manga existieren. Und deshalb, Fall war gut, Rahmenhandlung war sehr gut. Ich habe immer ein bisschen Angst, ob 5 von 5 nicht zu hoch gegriffen ist, ob nicht noch was Besseres kommen kann. Aber wenn ich da was abziehe, 4,5 geht auch wieder nicht, weil ich schon andere Dinge mit 4,5 bewertet habe, die durchaus schlechter waren. Also was soll ich sagen? Dann bin ich auch bei minimal 4,999% nee, Stern, nee, rote Herbstblätterbäume, die nehme ich. Ah, Momiji. Momiji, Momiji, die Momiji sind ja nur die Ahornblätter, aber in Rot sind sie am schönsten. Ja, gut, dann sind wir soweit durch. Wir haben am Ende noch auf zwei Seiten Shinichis und Rans Liebesprotokoll aufgelistet mit ein paar prägnanten Fällen. Man kann natürlich auch Das die ist noch schön. Special Romance Edition nehmen und da mal ein bisschen reinblättern. Ansonsten, ja, finde ich tatsächlich sehr schön, das mal hinten aufgelistet zu bekommen. Auch wenn es jetzt nicht weltbewegend ist. Danach noch das Detektivlexikon Ah. von, ja, Lasse möchte gerne noch was sagen. Ja, ich möchte das Liebesprotokoll Kritisieren. ja. Ja, schon wieder kritisieren. Auf der ersten Seite, der Kasten links unten, da steht unter der Szene im Restaurant, die wir alle im Kopf haben, Ausband 31 unter dem getöpferten Becher Ausband 26. Das muss natürlich umgedreht werden. Denn die Restaurantszene ist Ausband 26 und der getöpferte Becher Ausband 31. Und nicht andersrum. Dann finde ich die Übersetzung daneben auch ein bisschen irreführend, weil Shinichi wollte ran etwas Wichtiges sagen, taucht dann aber nicht wie versprochen auf. Dafür hinterlässt er ihr eine Botschaft. Da ist wohl irgendwas durcheinander geraten, weil die Botschaft auf dem Becher, da ist ja von Ran. Die Botschaft hinterlässt er ihr in Form von dem, dass er ihr das sagt. Und zum anderen ist Shinichi auch aufgetaucht. Er ist nur halt während des Falls nicht wiedergekommen. Das klingt ja so, gerade auch mit dem Zitat, dann hör mal gut zu heute Abend um 8 Uhr, dass er gar nicht aufgetaucht wäre im Restaurant. Das stimmt ja so aber auch nicht. Ja, diesen Kasten fand ich so ein bisschen, da ist irgendwas ein bisschen durcheinander geraten. Dann eine kleine Sache, die ich nicht kritisieren möchte, sondern vielleicht mal als kleines Trivia einschieben möchte. Auf der nächsten Seite, auf der zweiten Seite des Liebesprotokolls, rechts oben aus Band 33, steht hier nochmal die Nachricht von Shinichi, der Ran als SMS am Valentinstag geschrieben hat. Du siehst süß aus, wenn du schläfst, dein Held der Detektiv. Das ist die deutsche Übersetzung, die war damals auch schon so, glaube ich. Tatsächlich schreibt hier Shinichi im Original Tante Kid, also Detective Kid, im Gegensatz zu Kaito Kid, was dann so ein kleiner Scherz ist. Ne? Er ist dann so mysteriös wie Kaito Kid, nur eben als Detektiv. Und das findet Ran so ein bisschen albern, anstatt die Formulierung Dein Held, Komma der Detektiv. Ja, Wobei ich ja. diese deutsche Welt, also gut, das hat, ich will jetzt die Übersetzung nicht unbedingt kritisieren, auch weil ich die japanische Version schon ein bisschen stimmiger finde, aber das vielleicht mal als kleines Trivia, weil ich glaube nicht, dass wir auch jemals einen Themenpodcast zu dem Band 34 machen werden. Nein? Ah. Ne, beziehungsweise Band 33 steht hier im Endeffekt. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde es auch insgesamt natürlich schön, dass das übernommen wurde. Das hatten wir ja schon mit der. Heiji und Kasua, nicht wahr? Ja, in Band 91, Heiji und Kasua, und in Band 92, die Akai-Familienchronik. Dass diese kleinen Extras aus dem Ende des Bands übernommen werden, das finde ich immer sehr positiv. Ja, finde ich auch sehr schön, wie gesagt. Auf der nächsten Seite dann noch das kleine Detektivlexikon der Meisterdetektive. Diesmal wird Hiroto Miyama vorgestellt und da Olli nicht dabei ist, liebe Grüße nochmal an ihn. Überspringen wir das hier heute einfach mal gekonnt. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Nächstes Mal übernimmt Olli da wieder diesen Part, da habt ihr wieder ein bisschen was zu hören. über diesen Detektiv. Genau, danach kommt das Impressum, dann ganz, ganz, ganz viel Werbung. Die Detective Conan Special Black Edition, Detective Conan Sherry Edition, Detective Conan Shinichi Edition, was haben wir noch? Detective Conan Special Romance Edition, Detective Conan Best in the West. Hier bei der Romance Edition sagtest du eben, ja, kann man sich ja auch alternativ durchlesen zu dem hier Liebesprotokoll hinten. Ich muss aber sagen, so, ja, in der Romance Edition ist da gar nicht so viel ran. Shinichi, nee, das stimmt, die ist auch nicht so gut. Nee, die... Wirklich nicht, aber das ist ein anderer Themenpodcast. Ja, genau. Und noch weiterhin in der Werbung die Kaito Kid Treasured Edition mit dem Kaito Koruba-Fehler nach wie vor. Ja, und wie schon gesagt, hier sind auf der anderen Seite jeweils immer die ganzen Egmont-Manga-Logos abgedruckt, was wirklich nicht Not getan hätte, anhand der offenbar vorhandenen Papiermangels, weswegen man auf dem Buch Vorder- und Rückseite alles draufdrucken musste. 6 Seiten sind das. Ja, ja. Nur mit dem Egmont-Logo. Also, da hätte man auch 3 Seiten für Inhaltsangabe, alternatives Cover und Gosho Aoyama-Vorwort erübrigen können. Das ist irgendwie und dann hat man immer noch, also, da hat man immer noch 3 Seiten, wo man nur das Egmont-Logo sieht mit den Social-Media-Sachen. Wäre okay, ne? Ja. Wofür eine Seite komplett reichen würde. Naja. Würden die in der zweiten Auflage das eventuell ändern? Vielen Dank. Dann hat man zwar keine Farbseiten, aber wenigstens keine Seitenverschwendung. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Auflage, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ob dann hinten der Banner auch noch drauf ist und wie das dann mit den Schwarz-Weiß-Seiten aussieht. Ja, wir werden es irgendwann später erfahren. Also, falls ihr noch die Möglichkeit habt und den Band noch nicht habt, dann solltet ihr euch jetzt überlegen, ihn zu kaufen. Genau. Ansonsten zur Gesamtbewertung. Ja, also... Ich weiß nicht, was man groß sagen kann. Der Einleitungsfall ist natürlich so, ja, ist halt aufgelöst, muss ja passieren. Dann die 2 weiteren Fälle sind Durchschnitt und leiten auf den Highlight-Fall über mit Kapitel 1000 beginnend. Ja, der natürlich sensationell ist und von daher gebe ich hier auch volle 5 von 5. Ja, Kiyomizu-Tempel, keine Ahnung. Da muss ich aber schon sagen, nicht nur wegen des letzten Falls würde ich dem Gesamtmanga 5 von 5 geben. Es muss ja auch alles stimmen. Ich fand ihn deshalb gut, weil halt der Fall, der noch aufgelöst wurde, der war ganz gut. Der Fall danach, den fand ich ja durchschnittlich. Aber ein durchschnittlicher Fall gehört in jeden Conan-Manga. Sonst ist es kein normaler Conan-Manga. Dann der Fall mit Eisschlüsselanhänger, der war ja unheimlich witzig. Hat mir riesig gefallen. Und der Kyoto-Fall sowieso. Und das kommt dann auch ja an die 5 von 5 Kendo-Schwertern ran. Absolut. Ja, also ich find's eigentlich ganz angenehm, dass die beiden Fälle vor Kyoto damals, ich weiß noch, hitzige Diskussionen immer im Forum und auf anderen Plattformen irgendwie, ist dann Kapitel 1000 das Finale eines Falls oder ist es der Anfang und wie ist das alles? Ich find's aber im Nachhinein recht schön, wie wir so eine leichte ansteigende Kurve bis zum Highlight Kyoto haben, weil wir haben erst so diesen durchschnittlichen Mordfall, dann so ein bisschen lustigeren und direkt darauf hinleitenden Schnitzeljagdfall, der noch ein bisschen weniger ernst ist und dann den vom Fallinhalt her doch sehr ernsten und deprimierenden Kyoto-Fall, weil dieses Mystery im Kyoto-Fall ist ja wirklich sehr ernst und dass wir dann quasi so eine schöne Kurve in diesem Band haben, das finde ich im Nachhinein doch recht angenehm. Also ja, allein für die Farbseiten und auch sonst Kapitel 1000 Kyoto, absolute Kaufempfehlung der Band, 5 von 5. Ja, und ich muss auch nochmal sagen, zu Egmont Manga, wie die deutsche Umsetzung so gemacht ist, an sich natürlich sensationell, dass die Farbseiten drin ist perfekt, vor allem auch für den gleichen Preis, das muss man auch noch dazu sagen. Die Manga-Verlage sagen ja häufig, oh, das kostet dann nicht mehr, wenn Farbseiten enthalten ist, aber es ist doch in der Regel ja so, wenn Farbseiten in einem Manga enthalten sind, dann kostet der Band schon mal statt 6,50 7,50 Euro oder vielleicht sogar noch mehr. Also ein Manga mit Farbseiten unter 7,50 Euro, also bei Egmont vor allem, findet man, glaube ich, nicht. Gerade auch noch die Farbseiten mitten im Band enthalten, ist auch was anderes als Farbseiten am Anfang des Mangas. Von daher auch nochmal was ganz Besonderes. Ansonsten haben wir natürlich die eine verschobene Seite, die wir schon angemerkt hatten, die ein bisschen nach oben versetzt ist. Einmal die fehlende Sprechblase und noch ein paar weitere Fehlerchen, die aber nicht groß gravierend sind, finde ich zumindest. Und von daher ist auch die deutsche Umsetzung natürlich sehr gut gemacht, muss ich mal lobend erwähnen, noch ja, zum Abschluss. Wir wollen Egmont ja auch nicht nur kritisieren, wir wollen ihm nur klitzekleine Tipps für klitzekleine Verbesserungen geben. Das ist schön gesagt. Sind wir ja eher die Fans, als hier Leute wie der Professor Papsat, die alles negativ reden. Ja, ich sag mal, wir sind ja ganz spezielle Fans, wir werfen ja ein ganz genaues Auge auf alles, wir sind ja auch Detektivfans. Schauen vielleicht ein bisschen genauer hin als bei anderen Manga-Serien, die wir jetzt nicht so häufig gelesen und gesehen haben. Ja, gut. Soweit die abschließenden Worte. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich verweise auf unsere Social-Media-Präsenzen. facebook.com/connynews, twitter.com/connynews, instagram.com/connynews, youtube.com/connynews, wo ihr diesen Podcast vielleicht sogar hört. Auf iTunes sind wir zu finden, da könnt ihr uns als Conan News oder Conan Cast gerne gratis abonnieren. Wir haben noch einen Discord-Channel, wo ihr mit uns diskutieren könnt. conannews.org/discord, bin schon ganz durcheinander hier am Ende. Und unsere drei Hauptwebseiten, conanwiki.org, conanforum.org und conannews.org. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem Band, kauft ihn euch, falls noch nicht geschehen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss.